Wenn ich mal was sagen will, wenn ich mal was fragen will, dann nehm ich meine Gitarre und dann geht's fast von allein. Ich sing einen Rock'n'Roll, ich sing einen Rock'n'Roll, ich sing einen Rock'n'Roll und ihr versteht. Wenn ich mal nem Mädchen was sagen muss von Liebe und solchen Schmus, dann nehm ich meine Gitarre und sie versteht, ohne dass ich was sage. Ich sing einen Rock'n'Roll, ich sing einen Rock'n'Roll, ich sing einen Rock'n'Roll und sie versteht.